Kram nicht geschlagen. Na, da muss es ein anderer gewesen sein. Ja, ein anderer. Du. Ich? Ich mache nichts falsch. Ich mache immer nur alles richtig. Aber das verstehst du nicht. Reden wir nicht mehr davon. Grießgram, müssen wir jetzt unbedingt rausgehen? Ich würde viel lieber noch etwas schlafen. Du hast lange genug auf der faulen Haut gelegen, Schleichmichel. Jetzt müssen wir etwas tun. Die Farben müssen weg, die scheußlichen Farben. Aber warum denn, Grummel? Warum denn? Was für eine dumme Frage, weil die Farben hässlich sind. Sieh dir das Laub der Bäume an, wie es hässlich leuchtet. Ja, schön. Braun und gelb und rot und grün. Rochen. Ja, Captain. Störste Kulpin, bist du jeden Basul erfahren? Amen. Gallerle, net op. Så, nu skal jeg prøve, hvor stærk jeg er blevet. Træstammen! Det var nok lidt for optimistisk. Nå, så prøver jeg den sten. Nej, en lidt mindre. I Perikum vokser håret i lange baner. Fælskæren har travlt med at klippe håret på legionærerne. De gallere har taget mig i skægget. Jeg må forhandle med dem. De sidder foran gæsteteltet. 3.000. Ein Riesenknochen. Mit tilbud er, at I giver mig en modgift, og jeg giver jer friheden.